4 Milliarden in einem Boot, da leben wir dicht bei dicht. Wir sind uns so schrecklich nah gekommen, mit Computern schnell wie das Licht. Und an den Himmeln unsichtbar. Die Herren der Angst, die haben so viele Herzen vereist. Doch ganz egal, aus welchem Land. Reichen Menschen. Nah genug.